Der Elefant im Safari-Park. Mein Freund besuchte mit Frau, Tochter und Sohn den Safari-Tierpark bei Brunnen. Es war ein wundervoller Tag und er war in Geberlaune. Seine Frau hatte dafür gesorgt, dass Obst und Nüsse zum Füttern der Tiere im Auto waren. Sie lasen die Hinweise auf den Schildern, dass das Füttern verboten sei und die Fenster geschlossen gehalten werden sollten, aber natürlich hielten sie sich nicht daran. Ein halbwüchsiger Elefant hatte es den Kindern besonders angetan. Er nahm gerne die gereichten Früchte. Als es ihm nicht schnell genug ging, war plötzlich sein Rüssel im Auto. Die Tochter drehte im höchsten Maße erschreckt die Scheibe wieder hoch. Dies fand nun das Tier befremdlich und drückte mit seinem Knie gegen die Tür, die ihre ursprüngliche Form verlor. Geistesgegenwärtig beugte sich der Sohn über die Schwester und drehte das Fenster wieder herunter, sodass der Elefant seinen Rüssel wieder herausziehen konnte, ohne noch mehr Schaden anzurichten. Dankbar zeigte sich das Grautier jedoch nicht und schlug noch einmal kurz auf das Dach des Opels. Das Blech gab nach und der Wagen hatte eine weitere Delle. Gefüttert wurde nicht mehr. Aus dem Park herausgekommen, ging mein Freund zur Verwaltung und schilderte sein Missgeschick. Er erkundigte sich nach der Haftpflichtversicherung der Safari-Gesellschaft, blitzte aber ab. Man verwies auf die Schilder, Füttern verboten und Fenster geschlossen halten. Die Familie hatte das Bedürfnis, sich von diesem Schreck erst einmal zu erholen, und so stärkte sie sich in der nächsten Gaststätte. Meinem Freund war der Appetit vergangen. Er trank 2 Glas Bier und hatte genug. Der Heimweg gestaltete sich zunächst ruhig, hielt aber doch noch einige Überraschungen parat. Es war März. Im Hamburger Raum hat es am Tag geregnet und abends gab es einen Frosteinbruch. Wie man später der Zeitung entnehmen konnte, waren nördlich des Horster Dreiecks ca. 30 Fahrzeuge aufeinandergefahren. Ein wenig Nebel spielt wohl auch noch mit. Mein Freund hatte Glück. Er konnte den Wagen rechtzeitig abbremsen und auf die Standspur ausweichen. Die Polizei, Feuerwehr und Abschleppdienste waren gut beschäftigt. Einer der protokollierenden Beamten wandte sich an meinen Freund und meinte, er sei gut davon gekommen. Der Ordnung halber wollte er aber auch seinen Schaden registrieren. Mein Freund meinte, das sei nicht nötig, das hätte ein Elefant verursacht. Der Polizist sah ihn merkwürdig an, sprach von Unfallschock und bat ihn, mit zum Dienstwagen zu kommen. Mein Freund musste ins Röhrchen pusten und aufgrund der 2 Beruhigungsbiere war sein Führerschein los und bekam eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung. Verhängnisvoller Skiunfall. Eine Frau fährt in den Alpen Ski. Als sie gerade ganz oben auf der Skipiste ist, muss sie ganz dringend. Da es keine andere Möglichkeit gibt, hockt sie sich hinter einen Busch, zieht die Hosen herunter und will ihr Geschäft verrichten. In diesem Augenblick kommt sie ins Rutschen und rutscht in der Hockstellung den gesamten Abhang hinunter. Sie kann in dieser Position weder bremsen noch lenken, prallt unten gegen eine Scheune und wird dort von Sanitätern abgeholt und mit Prellungen und allen möglichen sonstigen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Neben ihr im Zimmer liegt ein junger Mann, der ein Bein gebrochen hat. Sie unterhalten sich und sie fragt ihn, wie haben Sie das gemacht mit dem Bein? Ist das auch beim Skifahren passiert? Da sagt er, Naja, stellen Sie sich vor, was mir passiert ist. Ich fahre gerade den Abhang hinunter, da überholt mich doch eine Frau in Hockstellung mit heruntergelassenen Hosen und da bin ich so ins Lachen gekommen, dass ich gestürzt bin und mir ein Bein gebrochen habe. Nüchterner Beifahrer. Auf einer Landstraße bei Nienburg fuhr ein Polizeiwagen, in dem zwei Beamte saßen. Ihnen fiel das hinter ihnen fahrende Auto auf, weil es in Schlangenlinien fuhr. So hielten sie es an. Aus dem Auto stieg auch ein Mann aus und ging nach vorne zur Polizei. Da wurde er gebeten, ins Röhrchen zu blasen, aber es gab keine Reaktion. So durfte er weiterfahren. Wieder das Gleiche, die Polizei vorweg, das andere Auto in Schlangenlinien hinterher. Wieder stoppte die Polizei, der Mann musste wieder ins Röhrchen blasen, aber wieder nichts. Da das den Beamten komisch vorkam, ließen sie sich von dem anderen Wagen überholen und sahen den Grund. Es war nämlich ein englisches Auto mit Rechtssteuerung. Der Mann, der gepustet hatte, war also gar nicht der Fahrer. Falscher Page. Ein deutsches Ehepaar fährt mit dem eigenen Wagen an den Gardasee, um Urlaub zu machen. Vor dem Hotel, in dem die beiden ein Zimmer gebucht haben, steht ein Page, der sie freundlich begrüßt. Der junge Mann lässt sich die Autoschlüssel geben, um den Wagen in die Hotelgarage zu fahren. Das Gepäck will er anschließend gleich aufs Zimmer bringen. Das ältere Ehepaar ist entzückt über den freundlichen Empfang und geht auf sein Zimmer. Hier allerdings warten die beiden vergeblich auf ihre Koffer. Der Page war nicht echt und hatte sich mit dem Auto und Gepäck aus dem Staub gemacht. Den beiden Urlaubern ist nun die Freude an den Ferien vergangen. Sie fahren kurze Zeit später mit der Bahn nach Hause. Schon am nächsten Tag aber erhalten die zwei einen Brief, in dem das Hotel am Gardasee ihnen als kleine Wiedergutmachung für den Urlaubsschreck eine Woche Aufenthalt auf Kosten des Hauses anbietet. Das Paar ist erfreut über diese Aufmerksamkeit und reist umgehend wieder an den Gardasee. Doch der Brief stellt sich als übler Scherz heraus. Niemand in dem Hotel weiß etwas von einem Gratisaufenthalt. Zudem sind alle Zimmer ausgebucht. Die beiden Deutschen fahren mit dem Zug völlig entnervt wieder heim. Doch als sie die Tür zu ihrer Wohnung aufgeschlossen haben, trifft sie beinahe der Schlag. Einbrecher haben ihr Heim völlig ausgeplündert. Mistwagen. Ein Mann parkte seinen offenen Sportwagen an einer Landstraße direkt vor einem Feldweg. Ein Bauer, der Mist auf den Acker bringen wollte, fand die Zufahrt zu seinem Land versperrt. Der Besitzer des Autos war nicht zu sehen. Voller Wut kippte der Landmann daraufhin seine Ladung in das offene Cabriolet und fuhr weg. Die trojanische Couch. Als ich vorige Woche mit meinen Schulfreundinnen Kaffeeklatsch hatte, sprachen wir auch über Einbrüche. Da erzählte eine, die aus Hameln kommt, was sie von ihrer Nachbarin gehört hatte. Die wusste es wiederum von einer Bekannten. Eben diese Bekannte hatte für ihre Nachbarn, die verreist waren, das Haus gehütet, hatte also die Schlüssel. Am Tag, bevor sie wiederkam, klingelte es bei ihr. Zwei Männer standen an der Tür und sagten: »Sie haben doch den Schlüssel von Frau sowieso, wir haben eine Couch abzuliefern. Würden Sie uns wohl aufschließen?« Die Nachbarin war gleich dazu bereit. Die Männer stellten die Couch ins Haus, verabschiedeten sich und sie schloss wieder zu. Als die Hausbesitzer am nächsten Tag aus den Ferien wiederkamen, war das Haus leergeräumt. In der Schlafcouch hatte sich nämlich ein Mann versteckt und über Nacht alle Teppiche aufgerollt. Antiautoritäre Erziehung. In einem Supermarkt in Nordheim war eine lange Warteschlange vor der Kasse. Hinter einer älteren Dame stand eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn. Der Junge stieß der älteren Dame wiederholt den Einkaufswagen gegen die Beine. Die Frau bat schließlich die Mutter des Kindes, ihm dieses Verhalten zu verbieten, das täte ihr weh. Diese antwortete jedoch nur schnippisch: »Ich erziehe mein Kind antiautoritär. Wenn es Lust dazu hat, dann darf es das auch ruhig tun.« Ein junger Mann, der hinter der Mutter in der Reihe wartete, nahm daraufhin ein Glas Honig aus seinem Wagen, öffnete es und goss den Inhalt der jungen Frau über den Kopf. Als sie sich empört umdrehte und schimpfte, antwortete er nur: »Ich hatte gerade Lust dazu.« Diese Geschichte erzählte ein Bankangestellter aus Ratzeburg an seinem 33. Geburtstag im Oktober 1987. Er versicherte, er würde so etwas nicht erzählen, wenn ihm nicht sein Vater aus Nordheim, der absolut vertrauenswürdig sei, davon berichtet hätte. Kälteschock im Supermarkt. Vorige Woche brach in Heidelberg bei Edeka an der Kasse eine alte Frau ohnmächtig zusammen. Die Kunden in der Warteschlange bemühten sich sehr um sie. Der Filialleiter telefonierte aufgeregt nach dem Rettungswagen. Es herrschte große Aufregung und alle waren froh, als der Notarzt mit dem Rettungswagen eintraf. Ein Sanitäter nahm die alte Frau in den Arm, damit der Arzt sie besser untersuchen konnte. Da rutschte der alten Dame der Hut vom Kopf. Und zum allgemeinen Erstaunen kam ein tiefgekühltes Hähnchen zum Vorschein. Für den Arzt war die Ohnmacht damit erklärt und er gab der Frau noch eine Spritze für den Kreislauf. Der Filialleiter verzichtete auf eine Anzeige wegen Diebstahls, weil ihm die alte Frau leid tat. Ausländisch essen. Ein Bekannter von mir schwärmte lange Zeit für die südamerikanische Küche mit ihren exotischen Gewürzen, bis ihm folgende Geschichte passierte. Auf einer Reise nach Amsterdam fand er beim Bummel durch enge Gässchen ein kleines mexikanisches Restaurant, das genau seinen Vorstellungen von südamerikanischer Gastlichkeit entsprach. Zusammen mit seiner Freundin ließ er sich vom Wirt ein üppiges und garantiert original mexikanisches Menü zusammenstellen. Nie zuvor habe er so köstlich gegessen, schwärmte noch heute. Nur auf dem Heimweg zum Hotel sei ihnen beiden sehr merkwürdig zumute gewesen. Er selbst sah sich ständig als Adler über dem Viertel kreisen, während seine Freundin nur starr durch die Gegend blickte und seltsame, tierähnliche Laute ausstieß. Beide schrieben dies zunächst dem reichlichen Tequila-Genuss zu, doch als dieser Zustand den ganzen nächsten Tag andauerte, suchten sie einen Arzt auf. Dieser untersuchte die beiden und bat sie dann, sich zu setzen. Er teilte ihnen mit, dass sie beide unter der Einwirkung von Psilocybin-Pilzen stünden, welche eine Droge enthielten, die vor allem die Indios Südamerikas zur Erreichung tranceähnlicher Zustände benutzen. Beide erschraken zutiefst und erinnerten sich lebhaft an das am Abend vorher genossene Mahl, das tatsächlich auch einige fremdartig schmeckende Pilze enthalten hatte. Seit diesem Erlebnis machen die beiden um exotische Restaurants einen großen Bogen. Beule am Kopf. Eine junge Frau aus Hildesheim kommt im Herbst 1986 von einer mehrwöchigen Indienreise zurück. Wenige Wochen nach ihrer Heimkehr bemerkt sie einen kleinen Huckel auf ihrem Kopf. Sie schenkt dem aber zunächst keine weitere Beachtung. Tage später aber stellt sie fest, dass der Huckel zu einer ordentlichen Beule angeschwollen ist. Sie wird unruhig und meldet sich bei ihrem Hausarzt an. Am Morgen vor dem Arztbesuch wäscht sie sich die Haare. Beim Föhnen streift sie versehentlich fest mit dem Kamm über die Beule. Diese reißt auf und kleine schwarze Fliegen schwirren aus der offenen Wunde. Die Frau erleidet einen schweren Schock. Die Spinne in der Yucca-Palme. Die Schwester einer Bekannten aus Kassel hatte eine Yucca-Palme geschenkt bekommen. Nach einiger Zeit bemerkte sie beim Gießen ein Quietschen, das aus dem Blumentopf zu kommen schien. Mit der Zeit kam ihr das Ganze etwas unheimlich vor. Deshalb rief sie die Hessische Landesversuchsanstalt an. Die Mitarbeiter dort meinten, sie solle die Pflanze nicht mehr anrühren. Sie kämen vorbei. Kurze Zeit später erschienen zwei Mitarbeiter in Schutzanzügen und nahmen die Pflanze mit. Am gleichen Nachmittag riefen sie die Frau an und teilten ihr mit, dass sie nochmal Glück gehabt hätte. Denn in dem Topf der Yucca-Palme habe sich eine ganze Tarantelfamilie eingenistet. Fleischlos. Vor einiger Zeit hat sich jemand wohl in einem Hamburger-Restaurant eine Salmonellenvergiftung eingehandelt. Als er das Restaurant verklagen will, hat der Koch nachgewiesen, dass gar kein Fleisch in seinen Buletten gewesen ist. Thank you. Der Punker in der U-Bahn. In Berlin steigt ein Punker in die U-Bahn und setzt sich ruhig auf einen freien Platz. Eine Frau ihm gegenüber fängt an, auf die Jugend allgemein und auf den Punker insbesondere laut zu schimpfen. Schließlich beleidigt sie ihn wegen seines Äußeren. Der Punker bleibt ganz gelassen. An der nächsten Station sieht er, wie ein Kontrolleur einsteigt. Bevor sie kontrolliert werden, greift er hastig die Fahrkarte der schimpfenden Frau und isst sie auf. Von den Mitfahrenden will dann keiner bestätigen, dass die Frau vorher eine Fahrkarte in der Hand hatte. Sie muss Strafe wegen Schwarzfahrens bezahlen. Rache des Lastwagenfahrers. Ein Lastwagenfahrer hat die Fahrt unterbrochen, um in einer kleinen Raststätte auf dem Land ein Frühstück einzunehmen. Als er gerade beim Café sitzt, biegen drei Motorradfahrer in Lederjacken auf schicken High-Riser-Maschinen auf den Parkplatz ein und setzen sich zu dem Fernfahrer an den Tisch. Sie versuchen, ihn in ein Gespräch zu ziehen, aber als er einsilbig bleibt, beginnen sie damit, ihn anzupöbeln. Der eine isst seine Spiegeleier auf, der zweite nimmt sich die Pommes frites und der dritte zieht die Tasse Kaffee zu sich herüber und trinkt sie aus. Der Fernfahrer lässt sich durch all dies nicht provozieren, bleibt ungerührt, zahlt bei der Wirtin seine Zeche und geht. Als er weg ist, meinen die Motorradfahrer zur Wirtin: Das war aber mal ein ängstlicher Mann. Ja, erwidert die Wirtin, und ein schlechter Autofahrer ist er auch. Gerade hat er beim Zurücksetzen drei Motorräder plattgefahren. Die abgetrennte Hand. Ein entfernter Bekannter einer Kollegin fuhr bei Nacht über eine einsame Landstraße. Er sah einen Anhalter auf der Straße stehen und stoppte. Der Fremde kam zum Auto. Im letzten Moment bemerkte der Fahrer einen Schlagring in der Hand des Anhalters. Er gab Gas und floh, vernahm aber noch einen dumpfen Schlag an seinem Wagen. Er fuhr in die nächste Ortschaft, um die Polizei zu verständigen. Als er sein Fahrzeug untersuchte, entdeckte er, dass die hintere Seitenscheibe eingeschlagen war. Auf dem Rücksitz lag die abgetrennte Hand des Anhalters mit dem Schlagring. Angebot und Nachfrage. Ein Schüler war stets in Geldnot. Er kam deshalb auf den ungewöhnlichen Gedanken, sein Taschengeld aufzubessern, indem er einem Leihhausbetreiber seinen Sturzhelm anbot. Der Mann jedoch lehnte die Annahme des Sturzhelms unter Bedauern mit der Begründung ab, dass in seinem Hause für ein solches Objekt noch nie Nachfrage bestanden habe. An den folgenden Tagen wurde mit den Klassenkameraden auf dem Schulhof darüber beraten, wie der Pfandleiher für die Übernahme eines Sturzhelms interessiert werden könnte. Schließlich schlug einer der Schüler vor, im Leihhaus verstärkt die Nachfrage nach einem Sturzhelm zu betreiben. Einige der Schüler gingen an den darauffolgenden Tagen nacheinander ins Leihhaus, um ihr Interesse am Erwerb eines Sturzhelms zu bekunden. Der Pfandleiher bedauerte jedes Mal sehr, nicht damit dienen zu können. Wieder vergingen einige Tage, bis der Sturzhelmbesitzer erneut den Pfandleiher aufsuchte und seinen Helm anbot. Jetzt hatte er Glück. Der Leihhausbetreiber begrüßte den jungen Mann ganz erfreut, er erkannte ihn sofort wieder und berichtete ihm von den verschiedenen Interessenten, die jüngst nach einem solchen Objekt gefragt hätten. In beiderseitigem guten Einvernehmen kam das Geschäft zustande. Die Aufbesserung des Taschengeldes war damit gelungen, nicht aber die Weitergabe des Sturzhelms. Keiner der Interessenten kam jemals ins Leihhaus zurück. Die alte Dame und die Handtasche. Dies ist keine Geschichte. Das habe ich wirklich erlebt. Im zweiten Semester war ich hier noch relativ neu in Göttingen und war mit einem Freund bei Kron und Lanz, der feinsten Konditorei, am Platze. Da war alles sehr voll und wir mussten uns an einem Tisch hinzusetzen, wo eine ältere Dame saß, die recht wohlhabend angezogen war. Man sah an ihrer Kleidung, dass sie wohl nicht die Ärmste war, wie das überhaupt bei dem Publikum von Kron und Lanz der Fall ist. Wir haben uns dazugesetzt und Kaffee und Kuchen bestellt und die Frau ging, bevor wir aufgegessen hatten. Als wir bezahlen wollten, hatten wir so viel auf der Liste, dass wir nachgerechnet haben und kamen darauf, dass das nicht stimmen konnte. Die Kassiererin hat gesagt, ja, das hat alles seine Richtigkeit. Ihre Großmutter hat gesagt, meine Enkel bezahlen für mich. Das war etwas peinlich, wir waren sauer. Die Kellnerin hat uns zwar geglaubt, dass das nicht stimmte, aber wir mussten trotzdem erst einmal bezahlen. Aber sie meinte, die kann ja noch nicht weit weg sein, vielleicht können wir sie noch finden. So sind wir also rausgelaufen und haben uns getrennt. In die eine und die andere Richtung sind wir hinterhergelaufen und ich habe sie dann am Gänseliseler Marktplatz entdeckt, weil ich die Kleidung wiedererkannt habe. Und dann bin ich hin und habe gefragt. Da kam auch mein Freund schon, der sie nicht gefunden hatte, am anderen Ende der Fußgängerzone, und dann haben wir sie zur Rede gestellt. Das war ja auch furchtbar peinlich und wir haben sie gefragt, warum sie denn nicht selbst bezahlt hätte, und da hat sie gesagt, na ja, es sei ja peinlich, sie hätte das Geld zu Hause vergessen. Dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir mit ihr nach Hause und sie gibt uns dann das Geld. Und da hat sie gesagt, nein, wenn die Leute das sehen, sie wohnen im Ostviertel, da würde man gucken, wenn sie mit jungen Leuten käme, das wäre alles sehr verdächtig. Da haben wir uns darauf geeinigt, dass sie ihre Handtasche da lässt. Die Handtasche war schon teurer als die 7 oder 8 Mark Differenz, die wir bei Kron und Lanz bezahlt hatten. Also haben wir uns da hingesetzt und gewartet und sie kam dann nach einer halben Stunde mit einem Polizisten. Und der Polizist hat uns gefragt, warum wir der alten Dame die Handtasche geklaut hätten. Das war schnell aufgeklärt, weil der Polizist nicht dumm war und uns gleich geglaubt hat, als wir den Sachverhalt erklärten. Der Polizist wollte mit der Frau zur Wache und wollte ihre Personalien feststellen, falls sie uns das Geld nun nicht bald gäbe. Nein, sie wollte nicht mit zur Wache, sie wollte nicht die Personalien zeigen. Da hat der Polizist gefragt, ob sie denn die Papiere in der Handtasche hätte. Da hat sie ihre Handtasche so an sich gezogen und dann standen da ja auch schon viele Leute herum. Die Neugierde ist dann schnell ganz groß. 2 junge Leute, ein Polizist, eine alte Dame, die die Handtasche an sich presst. Die Frau hat dann die Handtasche so halb widerstrebend gegeben und der Polizist hat sie aufgemacht. Und was da drin war, das war schon ziemlich erschütternd. Ich führe das auf Senilität zurück. Jedenfalls waren da Knochen drin. Knochen von einem Tier. Von dem Bären, den ich euch aufgebunden habe.